Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. We go to Philippians chapter 2, verse 14. Wir gehen zu Philippe 2, Vers 14. Ooh, that's a good one. Das ist ein guter Vers. Live a cheerful life. Lebt ein fröhliches Leben. Well, that's not so hard for most people. Das ist für die meisten nicht sehr schwer. Especially when they have everything perfect and everything fine. Besonders wenn alles perfekt ist und gut läuft. You know, yes, we can live a cheerful life in Jesus. Ja, wir können in Jesus ein fröhliches Leben führen. Even Bobby McFerrin knew that we can live a happy life. Sogar Bobby McFerrin wusste, dass wir glücklich leben können. Don't worry, be happy. Remember that song? Don't worry, be happy. Mach dir keine Sorgen, sei fröhlich. Erinnerst du dich an das Lied? But look, the Bible is telling us you're supposed to live a cheerful life. Aber schau, die Bibel sagt uns, dass wir ein fröhliches Leben führen sollen. When I read a Bible verse like this, I think, why don't the religious people read that? Wenn ich so einen Bibelvers lese, frage ich mich, warum religiöse Leute das nicht lesen. Always miserable, always complaining, always judging, always criticizing. Sie sind immer miesepetrig, richtend, kritisieren und beschweren sich. He doesn't do this, he doesn't do the other, he's not good enough a Christian. Dieser macht das nicht, jener ist kein guter Christ. The Bible is literally telling us that we are supposed to live a cheerful life. So live a cheerful life, my friend. Die Bibel sagt uns buchstäblich, dass wir ein fröhliches Leben führen sollen. Also lebe fröhlich, mein Freund. But look, the Bible doesn't only say live a cheerful life. Doch schau, die Bibel sagt nicht nur, lebt ein fröhliches Leben. It goes a little further. Sie geht noch ein wenig weiter. Without complaining. Ohne zu klagen. Ooh, that's not so hard. That's not so easy, is it? Das ist nicht so leicht. Stimmt's? You know, if you really study the Bible, we are told on several occasions that we must not complain. Wenn du die Bibel studierst, findest du einige Stellen, wo es heißt, dass wir nicht murren sollen. Did you know that Paul in 1 Corinthians chapter 10? Wusstest du, dass Paulus im 1. Korinther Kapitel 10 that he actually put complaining together with the same category of sins and sexual immorality and idolatry. Murren in dieselbe Kategorie einordnet wie Sünden, sexuelle Unmoral und Götzendienst? What? Complaining is as bad as idolatry? Was? Jammern ist genauso schlimm wie Götzendienst? And sexual immorality? Und sexuelle Unmoral? Yes. Ja. You know, the Bible here gives us a clear commandment that do not complain. Die Bibel weist uns hier klar an, nicht zu murren. I found that people who live a life of complaining are people who are never happy. Ich finde, dass Menschen, die sich immer beschweren, nie fröhlich sind. No matter what you do, no matter how wonderful the life is, they're never happy. Egal, was du machst, wie herrlich das Leben ist, sie sind trotzdem nie glücklich. You know, once we complain, here is the dangerous thing. Das Gefährliche am Beschweren ist, our focus now is upon the problems and not anymore on the solution. Dass unser Fokus dann auf dem Problem statt auf der Lösung liegt. So what happens when we put our focus on the problem? Was passiert, wenn wir uns auf das Problem konzentrieren? In our perception, not in reality. In unsere Wahrnehmung, nicht in Realität. But usually our perception comes our reality. Aber oft wird unsere Wahrnehmung dann zur Realität. So in our perception, the problem gets bigger and bigger and bigger the more we complain. In unserer Wahrnehmung wird das Problem also immer größer, je mehr wir uns beklagen. Now, I have a very simple question for you. Ich habe eine einfache Frage an dich. If your problem is already a serious problem, why do you want to make it bigger? Wenn du bereits ein ernsthaftes Problem hast, warum willst du es dann noch vergrößern? Think about it. Überleg mal. You know, if I have a problem, I want to get out of the problem or at least use the problem. Wenn ich ein Problem habe, dann will ich da rauskommen oder es zumindest nutzen. What do we do? Aber was machen wir? We look at the problem, we put our focus on the problem, we complain, complain, complain. Wir schauen auf das Problem, konzentrieren uns darauf und jammern, murren und klagen. And the more we do so in our own eyes, in our own perception, the problem gets bigger and bigger and bigger. Je mehr wir das tun, wird das Problem in unseren Augen und unserer Wahrnehmung immer größer. Until the problem is so big that we have no more joy in life. Bis es so groß ist, dass wir keine Freude mehr im Leben haben. Do you know what I find interesting? Weißt du, was interessant ist? That Paul connects these two things, living a cheerful life and don't complain. Dass Paulus ein fröhliches Leben und nicht zu klagen in Verbindung bringt. Why is this so important? Warum ist das wichtig? Because people who complain don't live a cheerful life and people who live a cheerful life don't complain. Weil Menschen, die murren, kein fröhliches Leben führen und Menschen, die fröhlich sind, nicht klagen. Did you hear that? Hast du das gehört? Let's say that again. Sagen wir es nochmal. People who complain don't live a cheerful life. Menschen, die nörgeln, führen kein fröhliches Leben. And people who live a cheerful life, they do not complain. Und Menschen, die fröhlich leben, meckern nicht. Because they know this constant complaining about every little problem is just taking the joy out of our hearts. Denn sie wissen, dass es die Freude aus den Herzen raubt, wenn man sich immer über jede Kleinigkeit beschwert. But look how he finishes his beautiful admonition. Schau, wie er diese schöne Ermahnung abschließt. Without complaining or division among yourself. Ohne zu klagen und ohne Spaltung untereinander. Now let me tell you something, my friend. Lass mich dir etwas sagen, mein Freund. The reason why we have so many divisions upon ourselves is because we haven't learned to love. Der Grund, warum es so viel Spaltung unter uns gibt, ist, dass wir nicht gelernt haben zu lieben. And we complain, complain, complain. Sondern wir haben uns beschwert und gemeckert. You know, I remember a lot of people that I've met. Ich erinnere mich an viele Leute, die ich traf. They start with a small little disagreement. Sie fangen mit einer kleinen Unstimmigkeit an. You know, I don't agree with what my brother says. I don't agree with this. And then they begin to complain. Ich stimme damit nicht überein, was mein Bruder sagt. Und dann fangen sie an, sich zu beklagen. And before they realize, they complain to everybody and suddenly this person becomes so much worse than the person actually is. Bevor sie es merken, beschweren sie sich bei allen und plötzlich wird die Person viel schlimmer, als sie eigentlich ist. And then we realize, oh my goodness, we can't even walk or live together anymore. Und dann stellen wir fest, dass wir nicht mehr zusammengehen oder leben können. So, let me ask a question. Also lass mich dir eine Frage stellen. Is it worth it to complain about anything? Lohnt es sich, sich über alles zu beschweren? It doesn't. Tut es nicht. Because our constant complaining will actually cause all of our problems to be so big that we can't walk in unity anymore. Denn unser ständiges Beschweren lässt die Probleme so groß werden, dass wir nicht mehr in Einheit zusammenleben können. So once you understand that you will stop complaining, you will live a life joyful, which is easy to live in unity now. Sobald du das verstehst, wirst du aufhören zu meckern, ein fröhliches Leben führen, was es so leicht macht, in Einheit zu leben. You know, whenever we live in this disunity, it not only displeases God, but it's a terrible testimony for Jesus. Immer wenn wir nicht in Einheit leben, missfällt das nicht nur Gott, sondern es ist auch ein furchtbares Zeugnis für Jesus. Show me people who complain about one another and still live in unity. It doesn't work. Zeig mir Menschen, die sich immerzu übereinander beklagen und trotzdem in Einheit leben. Das funktioniert nicht. It always causes division. Es führt immer zu Spaltung. And this is not what the Lord wants. Und das ist nicht, was der Herr möchte. So, three very simple things. Also drei ganz einfache Dinge. Live happy. Lebe fröhlich. Stop complaining. Hör auf zu meckern. And stop dividing. Hör auf zu entzweien. Not hard, is it? Nicht schwer, oder? See you guys tomorrow. Bis morgen.